Ja, vielen Dank für die Einleitung und Anmoderation zu dieser sehr sinnvollen und eigentlich anachronistischen anmutenden Veranstaltungsreihe, die leider nicht anachronistisch ist, sondern, wie gerade gehört, immer noch einer gewissen Aktualität sich nicht erfreut, sondern diese erleidet. Eine Veranstaltungsreihe mit einem, wie ich finde, sehr ungewöhnlichen, überraschenden und ganz schönen Design. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich lese heute aus dem Buch Gestern Morgen über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster und die Rekonstruktion der Zukunft etwa eine Dreiviertelstunde. Es wird eine eher traurige Lesung. Traurig zum einen, weil der Gegenstand, der verhandelt wird, ein trauriger ist, nämlich das Scheitern, weniger die Niederlage, die von außen beigebracht worden wäre, sondern das Scheitern der russischen Revolution, des sozialistischen Experiments, das an inneren Widersprüchen zugrunde ging. Traurig ist die Lesung zum anderen aber auch, weil das der spezifische Ansatz, die Methode ist, mit dem dieses Buch vorgeht. Denn wir haben es zwar schon gehört, Empörung alleine reicht nicht, um ein emphatisches Verständnis dessen zu entwickeln, was Stalinismus genannt wird. Aber ohne Empörung, ohne Wut, ohne Trauer, ohne einen affektiven Zugang zu der Enttäuschung dieses großen universellen Versprechens lässt sich der Stalinismus auch nicht begreifen. Die letzten wärmenden Strahlen der roten Sonne erlöschen. Von den laublosen Bäumen erhebt sich kein einziger Vogel, kein Flügelschlag ist zu vernehmen. Als hätten sie den Sinn des Fliegens vergessen, den Glauben daran verloren, dass Luft tragen kann, hocken die Tiere auf den schmalen Ästen. Langsam versiegen die langen Schatten der Telegrafenmasten, die einen kommenden Kontinent hätten verbinden sollen, in den abgeernteten Feldern. Vereinzelt vergessene Gräser harren bewegungslos in der Windstille eines verfrühten Abends. In der Ferne vermischen sich versprengte Wälder mit von der Geschichte verlassenen Grenzdörfern. Es wird dunkel. Möglicherweise wird es aber auch gerade erst hell. Eine flüchtige Nacht gibt den Blick frei auf von unveränderter Feldarbeit belebte Landschaften. Streckenweise verfängt sich Tau in den Wellen des Getreides. Erste Autos befahren die Straßen, die für wenige Kilometer neben den Schienen verlaufen. Etwas Wärme kriecht durch die wenigen Ritzen des Wagens. Verschiedentlich versperrt noch Nebel die Sicht, die aber auch ohne ihn nicht frei wäre. Nach tagelanger Fahrt von Moskau oder weiter bis an die russische Grenze, könnten die Augen ermüdet sein von vorbeirauschenden, in ihrer Größe dennoch unbeweglich erscheinenden Feldern. Aber die Blicke der deutschen Antifaschistinnen, der kommunistischen Emigrantinnen sind leer. In ihren zum Gang hin vergitterten Abteilen befinden sich keine Fenster. Draußen berühren, vielleicht, erste Lichtflecken den Boden, als die Berge am Horizont ihre steinernen Köpfe in den beginnenden Tag strecken. Vielleicht ist es aber auch bereits Tag. Möglicherweise, es ist sogar wahrscheinlich, denn das Wetter beugt sich selten den Metaphorisierungswünschen der Geschichtsschreibenden, ist er sogar hell. Ein strahlender Tag, weiß vom Schnee der Bergkuppen in der Ferne, vom Glitzern der breiten Flüsse, der zahlreichen polnischen Seen. Die beinahe mittägliche Sonne steht unbehindert am sonst gänzlich leeren Himmel, erwärmt die Dächer des Stolpinski-Waggons, des Gefangenenwagens, in dessen Abteilen sie zu je siebt sitzen. Das Rattern des Zuges verunmöglicht Gespräche von Abteil zu Abteil. Einige Zeit noch sind Lieder zu vernehmen und aufmunternde Zurufe, die dann aber plötzlich verstummen. Die Aufseherinnen bringen Wasser und reichliches Essen, nachdem den Gefangenen jetzt jedoch der Appetit vergangen ist. Aber warum nur? Esst, ihr werdet noch viel hungern müssen, redet ihnen einer der Soldaten freundlich zu. Es sind Soldatinnen des NKWD, des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten, des russischen Geheimdienstes, die eine verschlossene Fracht über die Grenze zu bringen haben, eine menschliche, schweigende Fracht. Als der Zug seine Geschwindigkeit verlangsamt, erreicht die Sonne vielleicht ihren höchsten Stand. Die Natur zeigt sich blind gegenüber der Geschichte. Im Bahnhof steigen die antifaschistischen Gefangenen aus, gehen das letzte bewaldete Stück zu Fuß. An der Eisenbahnbrücke von Brest-Litovsk, der neu geschaffenen Grenze, endet der Weg. Von der anderen Seite der Brücke kommen andere Soldaten, heben zum Gruß der NKWD-Offiziere die Hand an die Mütze. Dann werden Namen verlesen, die Übergabe beginnt. Die, die sich wehren, in panischer Angst, werden gestoßen, die Juden unter ihnen mit antisemitischen Hasstiraden von den Soldaten der anderen Seite in Empfang genommen, von den Soldaten der SS. Ein Zug von vielen Zügen, von vergessenen Zügen. Sonderzüge, in denen das NKWD deutsche oder österreichische Kommunistinnen an die Grenze Deutschlands transportiert und der Gestapo ausliefert. Auf verschiedenen Strecken zunächst, abhängig vom Ort ihrer Inhaftierung, über die polnischen Grenzstationen, dann über die lettischen oder auch über Finnland und, als Deutschland und Russland plötzlich eine gemeinsame Grenze teilen, nur noch über Brest-Litovsk. Jenes Brest-Litovsk, in dem sich Trotzki zwei Jahrzehnte zuvor mit Diplomaten des Deutschen Kaiserreichs getroffen hatte, um Frieden zu schließen, die Revolution zu retten. Um die 1000 Abgeschobenen sind es, die in den Akten der Botschaften und Geheimdienste dokumentiert sind. Von ihnen nachweislich über 300 Kommunistinnen, Jüdinnen, Antifaschistinnen. Eine Vielzahl von Transporten, die ersten bereits 1935, die letzten im Mai 1941, einen Monat vor Kriegsbeginn. Und nur zwei von ihnen sind schriftlich erinnert. In den Beschreibungen Margarete Buber-Neumanns und Alexander Weisbeck-Tschibulskis, beide im Frühjahr 1940. Die meisten der in den Zügen von Russland nach Deutschland Fahrenden sind Ingenieurinnen, Spezialistinnen, Facharbeiterinnen, deren Verträge auslaufen und denen die Heimreise freigestellt wird. Einige der Gefangenen sind nationalsozialistische Sympathisantinnen, manche Spione im Auftrag der deutschen Regierung. Andere aber, und nur um sie geht es hier zunächst, sind Kommunistinnen, größtenteils Mitglieder der KPD oder des österreichischen Schutzbunds. Als Anhängerinnen der Revolution sind sie in die Sowjetunion gekommen, die meisten erst nach 1933 oder 1934 geflohen. Manche von ihnen sogar später, nach jahrelangem Kampf im Untergrund, Aufbau und immer wieder Wiederaufbau der kommunistischen Partei, bis die Tarnung aufflog und sie verschwinden mussten. Viele von ihnen saßen in deutschen Gefängnissen, haben der Folter standgehalten, manche bereits in den ersten Konzentrationslagern. Antifaschistinnen sind sie, staatlich geprüfte zumal, denn die Auflagen der sowjetischen Behörden sind strikt. Nur jenen, die sich aktiv als Widerstandskämpferinnen im Sinne der KPD bewährt haben, wird die Einreise gewährt. Antisemitische Verfolgung gilt nicht als Grund zur Gewährung von Asyl. Von den Nazis verfolgt, dem Gefängnis, dem drohenden Lager entkommen, flüchten deutsche und österreichische Kommunistinnen ins russische Exil, in die Räterepublik, das Vaterland der Werktätigen, Heimat der Arbeitenden, in die röteste aller Städte des Planeten, Moskau. Nicht in erster Linie Schutz erhoffen sie, sondern die Möglichkeit, sich am Aufbau des Sozialismus anders weiter beteiligen zu können, aus der Emigration heraus den Widerstand gegen Deutschland zu organisieren. Bleiben wollen vermutlich die wenigsten von ihnen, zurückkehren wollen sie mit einem neuen Ausweis, einem veränderten Auftrag. Und zurückkehren sie, aber unbewaffnet. Nicht als Revolutionäre und statt als Soldatinnen der Sowjetmacht, als deren Gefangene. Aus Zwangsarbeitslagern kommen sie, aus Karaganda, Kasachstan etwa, aus den Zuchthäusern der Solowski-Insel am Weißen Meer oder direkt aus der Untersuchungshaft in Charkow, Gorki oder Engels, in der sie jahrelang sitzen, wartend auf einen immer gleich programmierten Prozess. Aus den entlegensten Orten der sowjetischen Republiken werden sie geholt, über tausende Kilometer hinweg, einzeln oder in kleinen Gruppen. Dann finden sie sich wieder, alte Bekannte zum Teil, in den Sammelzellen der Butyrka des Moskauer Zentralgefängnisses, in dem sie nicht selten schon einmal saßen, einige Jahre zuvor, nach ihrer ersten Verhaftung. Aber statt wie zuvor zu 110 in einer Zelle für 25, sind sie jetzt nur 25 und statt auf Brettern schlafen sie auf Betten mit Matratzen und Decken, statt auf dem Boden und den eigenen Mänteln. Statt zu dämmern, aber nicht zu schlafen, denn Schlafen war verboten, sitzen sie auf Stühlen und statt zu flüstern, reden sie laut und spielen, während ihnen damals noch das laute Laufen verboten war, von Nähen oder Singen ganz zu schweigen. Wohlgenährt und medizinisch versorgt sind sie seit kurzem. Nicht mehr mit Wassersuppe gespeist, sondern mit dreimal täglich reichhaltigem Essen. Kurz vor der Auslieferung wird ihnen der Hunger gestillt, der sie jahrelang in den Untersuchungsgefängnissen quälte, in den Lagern zur Zwangsarbeit trieb. Als sollten die unfreiwillig Verschickten beim Empfänger einen guten Eindruck machen, ein höfliches Licht auf das Gastland werfen. Weniger, vermutlich, um die Nazis von der Humanität des sowjetischen Strafvollzugs zu überzeugen, als eher vom Reichtum des Roten Reiches, das noch seine Häftlinge mit reichlicher Nahrung beschenkt. Denen, freilich, drängt sich ein anderer Eindruck auf. Gemästet werden sie, die man zum deutschen Schlachtmeister führt. Der Eindruck drängt sich auf, aber nur wenige sprechen ihn aus, trauen sich auszusprechen, was als wahrscheinlich erscheint, aber als unmöglich gilt. Fast niemand, welche Entbehrungen, Erniedrigungen, Entstellungen er hat auch erleiden müssen durch den NKWD, hält die Auslieferung an Deutschland für möglich, will sie für möglich halten. Noch in den Zügen glauben sie nicht daran, machen sich gegenseitig Hoffnung, versprechen sich, noch nach der Abfahrt Richtung Polen gegen alle logistische Rationalität, eine Umkehr in Minsk, eine Abschiebung nach Litauen. Sie wollen, sie können es nicht glauben. Wie fest muss dieser Glaube an die proletarische Revolution gewesen sein, dass er noch in der Auslieferungszelle nach Jahren Untersuchungshaft und Zwangsarbeit gegenüber jedem nächsten Verbrechen Unglauben auszulösen vermag. Von den ausgelieferten Antifaschistinnen wird nur ein Teil nach den Verhören wieder freigelassen zu deutschen Arbeiterinnen oder Soldaten gemacht. In den Anordnungen der Gestapo ist davon ausgeschlossen, wer sich vor der Ausreise marxistisch aktiv betätigt hat, in der Sowjetunion kommunistische Politik weiter betrieben, gegen Deutschland gehetzt hat und auch jetzt noch an seiner kommunistischen Überzeugung festhält oder jüdischer Abstammung ist. Für die so Ausgesonderten endet die Rückkehr in Zuchthäusern und Ghettos, in Konzentrations- und Vernichtungslagern. Nur wenige überleben, für die anderen endet sie tödlich. In Lublin, Neuengamme und Mauthausen, in Auschwitz und Majdanek. Die Speichen eines Rades ab einer bestimmten Geschwindigkeit stehen zu bleiben scheinen, dann sich rückwärts drehen, so fahren diese Züge zurück vom sozialistischen Russland ins nationalsozialistische Deutschland. In entgegengesetzter Richtung jenes plombierten Zuges, in dem Lenin wenige Jahre vorher nach Petrograd gebracht worden war, die Revolution zu machen. Der unaufhaltsame Fortschritt, der die Geschichte in den Kommunismus hätte führen sollen, springend von der ersten Revolution 1917 zur zweiten, notwendig zur Weltrevolution, endet hier. Nicht, wie schön wäre schon das auf halber Strecke, nicht am Anfang, noch davor. In den Lagern, fast schon natürlich denen der Feinde, aber auch unbegreiflich denen der Freunde. Doppelter Verrat. Verrat des Antifaschismus, Verrat des Kommunismus, von denen der Erstere selten ohne den Zweiten, der Zweite aber nie ohne den Ersten zu haben ist. Verrat vor allem aber der Kommunistinnen, der Genossen selbst durch die Genossen. Verraten an jene, deren Bekämpfung sie den Großteil ihres Lebens gewidmet haben, von 1918 an, auf die sie den Hauptteil ihres politischen Hasses lenkten. Verraten von jenen, denen sie ihre Lebenszeit opferten, für die sie ihr Leben zu opfern bereit gewesen wären. Namenlos, kampflos zumeist, sterben sie. Nicht auf den Barrikaden, hinter ihnen, in den Gefängnissen Moskaus, tief in den sibirischen Steppen, dann wieder in den deutschen Konzentrationslagern. Sie haben mit ihrem Tod gerechnet, mit einem frühzeitigen, gewaltsamen Tod. Aber nicht für die Revolution sterben sie, nicht, wenn es das gibt, für den Kommunismus. Für sie wird es nie einen Kommunismus mehr geben. Es gibt keinen Kommunismus für sie. Aber es gibt auch keinen Kommunismus ohne sie. Ohne sie wird es nie einen Kommunismus mehr geben. Aber wie sie erinnern, wie die erinnern, von denen so wenig zu erinnern bleibt und vor allem mit wem? Wen anrufen im Namen einer zu spät kommenden nachträglichen Gerechtigkeit, einer nachtragenden Parteinahme für die von der Partei Verlassenen? Verlassen in den Zügen, versteckt in der Migration, verraten in den KZs, unterworfen in den kleinen Wohnungen Moskaus, in den Zellen der Untersuchungsgefängnisse, in den sibirischen Lagern. Sie haben keine Verbündeten mehr, keine Freunde im Ausland, keine Kämpfenden an ihrer Seite, keine heimlichen Genossinnen, niemand, der um sich Mut zu machen an sie denkt, an den sie denken könnten, um Hoffnung zu schöpfen. Mit wem ihre Einsamkeit teilen? Wenigstens das. Wenigstens ihnen Gesellschaft leisten, eine imaginäre, zu spät kommende Gesellschaft. Von Freundinnen hätten sie umgeben sein sollen, jede Nachbarin eine Genossin, so hatten sie es sich vielleicht vorgestellt. Einmal, endlich, nicht einer Gruppe Vereinzelter angehören, endlich einmal nicht misstrauisch sein müssen gegen die Menschen auf der Straße, die Sitznachbarin an der Werkbank, die Verkäuferin im Laden nebenan. Nicht sich verstecken müssen, wie die Genossinnen in Deutschland, in Jugoslawien, in Österreich, Polen, Italien, nicht mehr, wie sie selbst noch vor kurzem Bücher nur heimlich lesen, sorgfältig getarnt mit aufgeklebten Rücken. Nicht länger Bedenken zerstreuen müssen durch öffentliches Bekenntnis zu gehassten Führern. Jetzt hängt an der Wand, oder möglicherweise schon nicht mehr, denn sie rechnen bereits mit ihrer Verhaftung, verweigern es, noch einmal sich, sinnlos diesmal zu unterwerfen, das Bild des großen Genossen. Vielleicht steht an einem frühen Mittag des Jahres 1939 eine von ihnen auf, nachdem sie lange schweigend am Küchentisch gesessen hatte, nähert sich langsam diesem einzigen gerahmten Bild in der kargen Kammer und hängt es ab. Womöglich hält sie es kurz in den Händen, als suche sie nach etwas, das sie einmal darin zu finden geglaubt hatte, dann stellt sie es umgedreht, aber sorgsam neben die Spüle. Für große Gesten der Wut fehlt ihr bereits die Kraft. Um diese Zeit fallen vorsichtig einige Lichtstrahlen durch das schmale Fenster auf den Schrank, auf den Streifen nun gänzlich leerer Wand. Deutlich ist darauf der weiße Fleck zu erkennen, der sich auf einer durch den schlechten Kohleofen frühzeitig verdunkelten Tapete abzeichnet. Eine rechteckige Leerstelle, ein frei gewordener Platz, der nur darauf zu warten scheint, neu besetzt zu werden. Dabei sollte er doch, das wird jetzt viel zu spät deutlich, von niemandem besetzt werden. Dabei sollte es ihn, den Platz selbst, doch gar nicht geben. Doch auch die Treue zum höchsten Führer der Partei, auch ein übereifriger Stalinismus, kann in den seltensten Fällen sicher noch vor Verhaftung schützen. Ohne Gerichtsverhandlung werden die Verhafteten von einem Untersuchungsrichter verurteilt, ihre Geständnisse mit Folter erpresst. Faschistisches Diversantentum, kritische Einstellung zur Politik der Komintern lautet die Anklage, oder pauschal konspirative Beziehung mit NS-Dienststellen, Spionage also, Sympathie für das nationalsozialistische Deutschland, das sie, als der Krieg beginnt, beinahe alle sich freiwillig meldend bekämpfen wollen, an der Seite der, oder besser noch, als Rote Armee. Von hier aus wird jeder Versuch, eine umfassende Rationalität in den Verhaftungen und Verhören, in den Verurteilungen und Verbannungen zu finden, und sei es auch nur die irrationale Rationalität der Herrschaftserhaltung, mit dem Makel der Makellosigkeit behaftet sein, der, indem er mit zu spät kommenden Begriffen alles fasst, das Entscheidende verpasst. Die Fassungslosigkeit selbst nämlich, die lähmende Starre, in die die Kommunistinnen verfallen, wehrlos ausharrend. Nachts, so berichtet es Margarete Buber-Neumann, nachts warteten sie auf ihre eigene Verhaftung. Durch Wochen und Monate schon stand der Koffer bereit, der sie nach Sibirien begleiten sollte. Vielleicht beginnen sie, wie eine der Romanfiguren Mani Sperbers, Vaso Milic, in Erwartung seiner Verhaftung Selbstgespräche zu führen. Selbstgespräche, die aber eigentlich Gespräche mit Freunden im Ausland sind, mit vor langem gestorbenen Genossinnen, die als einzige noch die Entfernung bemessen können, die den Herbst 1939 vom Oktober 1917 trennt. Ihnen und nur Ihnen, mit denen Sie die Erfahrung der Revolution teilen, die Erinnerung an jene historisch einzigartige, weltweite Hoffnung, können Sie die Enttäuschung begreiflich machen, von der Sie unheilbar befallen sind. Für einen kurzen Moment war Ihnen ein anderes Leben, das Ende Ihrer Geschichte und der Geschichte Ihrer Vorfahren gegeben oder zumindest in Aussicht gestellt worden und dann wieder genommen. Dieser Verlust wird sich vielleicht durch nichts mehr ersetzen lassen. Sicher jedoch wird er in Ihrem kurzen Leben und allen bis heute Folgenden durch nichts mehr ersetzt werden. Aber es ist der Verlust selbst, der verloren gegangen sein wird. Den Nachfolgenden wird der Verlust bereits zur Voraussetzung ihrer Existenz geworden sein, zur Grundlage ihrer Erfahrung. Die revolutionäre Enttäuschung werden Sie bei größter Anstrengung nicht mehr verstehen können, obwohl wir, streng historisch, wissenschaftlich betrachtet, Kinder genau dieser Enttäuschung sind. Nicht wir haben die Erfahrung der revolutionären Enttäuschung gemacht, sondern andersrum, sie uns. Nicht in absoluten Zahlen, natürlich, aber in relativen waren die Opfer des stalinistischen Terrors häufiger in dessen eigenen Reihen. Umso gefährdeter, je näher am Zentrum sie sich befanden. Die Wahrscheinlichkeit einer Verhaftung stieg mit Eintritt in die Partei. Es waren Kommunistinnen. Wer sollte sie als Kommunistinnen betrauern? Wenn nicht, wer immer das auch sei, die Kommunistinnen. Die Kommunistinnen aber schweigen in ihrer Mehrzahl. Die Archive sind offen und dennoch hat keine breite und tiefe Forschung begonnen, zumindest vor allem nicht von jenen, denen sich die Fragen wann, wo am dringlichsten zu stellen hätten, die sich die Fragen wie, warum am rücksichtslosesten stellen müssten. Keine Arbeit oder kaum eine Arbeit der Erinnerung jener, deren Erinnerung die zu Erinnernden am dringendsten bedürften. Es darf hier kein Schweigen geben, aber ebenso wenig oder noch weniger jetzt ein Verschweigen. Kein schamhaftes, schuldbewusstes Verscharren der Toten durch jene, die noch immer in der Logik des Kalten Krieges verhaftet, aber glauben, es handle sich beim Erinnern der Opfer um eine antikommunistische Strategie. Das Nennen ihrer Namen entfessle einen prokapitalistischen Fluch. In ihren Ängsten fühlen sie sich verfolgt von einer Armee der Leichen, die unter dem Banner der Konterrevolution marschiert, noch die letzten lebenden Kommunistinnen mit sich in ihre Gruft zu ziehen trachtet. In ihrer blinden Verteidigung eines angeblich realen Sozialismus, der selbst meist über den Anstand verfügte, seiner Gegenwart gegenüber auf das K-Wort zu verzichten und dessen Realität nur ein Performativ im schlechten, im lediglich rhetorischen Sinne war, bestätigen sie mit der ihnen als Kommunistinnen zukommenden Autorität die Behauptung ihrer Gegner, dass sei schon der Kommunismus gewesen und wenn nicht die einzige, so doch immerhin eine Alternative zum Kapitalismus, zu dem es folglich keine Alternative gibt. Indem diese Kommunistinnen der Vergangenheit die Vergangenheit in Schutz nehmen gegen Angriffe einer siegreichen Gegenwart, verteidigen sie eine zeitweise siegreiche Vergangenheit, wie sie sich aus Sicht einer Gegenwart darstellt, für die der Kopf Stalins auf immer an die Wange von Marx geschweißt bleiben wird. Es darf hier kein Verschweigen geben, aber genauso wenig oder beinahe genauso wenig jetzt ein Schweigen. Ein unbedarft fröhliches Fortschreiben der Gegenwart, geschichtloses Fortfahren in der Geschichte durch jene, die von einem Traum der Zukunft träumen, der sich selbst neu zu träumen in der Lage wäre. Der unbelastet von den Albträumen der Vergangenheit bei Null beginnen könnte. Freie Wahl einer neuen Terminologie. Oder auch nur eines neuen Namens, eines unbeschmutzten Namens für das Projekt einer in aller Regel weniger als alles umfassenden Emanzipation. Als könnte hier ein neuer Name mehr leisten, als die guten, geläuterten, die besten Absichten zu bekräftigen. Als könnte er auch an den Gefahren etwas ändern, die unter veränderten Namen unbehindert von wissender Vorsicht fortleben. In ihrer Rhetorik des Bruches mit einer Vergangenheit, mit der sie nicht brechen können, weil sie beschweigen, sie in aller Regel nicht einmal kennen, bestätigen diese Kommunistinnen der Gegenwart, die sich selbst in aller Regel nicht Kommunistinnen nennen, die Behauptung ihrer Gegner, das Ende der Geschichte sei bereits erreicht, weil für sie diese Geschichte beendet ist. Als gäbe es keine Vorfahren, als habe es keine Vorkämpferinnen gegeben. Aber die vergangenen Kämpfe, um die Zukunft zu begraben, bedeutet unter den fortwirkenden Bedingungen der Niederlage nichts anderes, als die Zukunft selbst, eine andere Zukunft, zu begraben. Indem sie ihre Utopie reinhalten wollen von den gewesenen Gemetzeln, von den Waffen der Revolutionäre, die sich gegen die Revolutionäre richteten, halten sie ihren Traum rein von der Geschichte der Macht und den Kämpfen um sie. Halten sie die Utopie rein von der Wirklichkeit, zu der sie drängen sollte. Indem sie das Interesse für die Revolution verlieren, dort, wo diese siegreich war, und nur solche Revolutionäre zu Ikonen erheben, die starben, bevor sie so weit hätten kommen können, bestätigen sie, dass sie nur träumen wollen, aber nicht siegen. Beide, Kommunistinnen der Vergangenheit wie Kommunistinnen der Gegenwart, arbeiten somit am Phantasma einer unschuldigen Position, die sich der Illusion hingibt, von vorne bei Null anfangen oder einfach ungebrochen fortfahren zu können, ohne die schmerzliche Arbeit über die und an der Geschichte. Aber in diesem Fall, wie vielleicht in allen solchen Fällen, führt die Flucht vor der Geschichte immer nur im Kreis. Den im Kreis historischer Wiederholung gesponnenen Faden aufnehmen, den roten, den schmutzig verfärbten, ihn entknoten und aufrollen, zurückverfolgen in diesem vielfach verschlungenen Labyrinth bis zu dem Punkt, an dem der Weg sich scheidet, deutlich und erstmals in richtig und falsch, in Ausgang und Sackgasse, dort, wo der Fehler begraben liegt, die Irrfahrt beginnt. Den Weg zurückverfolgen bis zu dem Punkt, an dem sich hätte verhindern lassen können, dass es jemals so weit, dass die Geschichte so weit, und das heißt genau hierhin, zu uns kommt. Das ist das Phantasma, eins von vielen, von dem dieser Text, dieses Buch motiviert wird, seine Struktur gewinnt. Als gäbe es diesen Moment, in dem das vormals Ganze seinen ersten Sprung erhält, als gäbe es diesen Ursprung und nicht tausend Sprünge, vielfach verletzend, ein jeder ein letzter, vom Standpunkt der zufällig in ihm Zerrissenen gesehen. 1922, Moskau. Franz Jung, ein deutscher, dissidenter Kommunist, berichtet. Auf dem Platz war nur noch das Steinpflaster vorhanden. Keine Bäume und keine Rasenflächen. Man sah nur noch die Reste von den früheren Einzäunungen. Die Bänke waren als Brennholz längst verfeuert. Bohrlöcher, in die eiserne Fußstangen einzementiert gewesen sind, waren noch offen. Auch diese Eisenstäbe sind dann noch anderweitig gebraucht worden. Auf diesen Platz kam er mit einem guten Dutzend Genossen, die ihm gleich in der Handelsabteilung beschäftigt waren. Sie saßen im Kreise auf dem Steinpflaster. Sie verzehrten dort ihre einzige Mahlzeit am Tage, die ihnen vom Amt geliefert wurden, eine Schale Hirsebrei zu einer dicken Kruste zusammengebacken, von der man Stücke mit einem Messer abschlagen musste, und eine Scheibe Kunsthonig, nicht weniger hart. Das war alles für den Tag. Es war nicht nur das gemeinsame Mittagsmahl, sondern zugleich auch die Feierstunde des Tages. In dieser Arbeitspause konnte jeder sich voll seinen Träumen hingeben. Sie sprachen zueinander von dem neuen Russland, von dem machtvollen und großen Sowjetreich, das die Welt beherrschen wird. Wie seit jenen Jahrtausenden aufgeschriebener Geschichte vorher, sind die Träume ungleich stärker als die Wirklichkeit. Es ginge darum, an diesem Ort ein wenig länger zu verweilen, auf diesem mit Steinen eher bestreuten als gepflasterten Platz Moskaus, den Franz Jung uns vor Augen führt. Darum, hier Platz zu nehmen in einer losen Runde, um diesen Platz wirken zu lassen und sorgfältig seine Wirkung zu registrieren. Das Pendel der Gefühle, das in verschiedene Richtungen ausschlägt, sehnsüchtige Euphorie und gerechte Empörung, ist der Maßstab, an dem sich die Distanz, der historische Abstand ermessen lässt, der zwischen der beschriebenen Szene und ihrer wiederholten Begehung liegt. Darin spiegeln sich die seitdem geführten Kämpfe, die siegreich geführten Auseinandersetzungen mit der Orthodoxie, ebenso wie die Niederlagen gegenüber der bürgerlichen Ordnung. In schnellen Wechseln stehen Traditionen auf, die näher sind und dennoch kaum präsent. Der Ort wird uns bewusst, von dem aus wir hierher gekommen sind nach Moskau. Der westliche Marxismus, der antirotäre Protest, der Queerfeminismus. Zu schnell, zu einfach, obwohl Notwendigkeit, anhand einer heutigen kommunistischen Forderungskatalogs schlechte Noten in Sachen sexistischer, rassistischer, antisemitischer Ideologie zu verteilen. Worum es ginge, wäre etwas von dem zu bergen, was unter anderen Kräfteverhältnissen wünschbar war, jetzt mehrfach verschlossen ist. Etwas von dem aufzufangen, was von dieser Explosion der Revolution in die Geschichte geschleudert wurde und mit ungeheurer Schubkraft etwa jenes Manifest der Biokosmisten ermöglichte, das 1922 das Recht auf Sein, das heißt Unsterblichkeit, Auferweckung, Verjüngung und auf die Bewegungsfreiheit im kosmischen Raum forderte, weil nur die Auferweckung der kommunistischen Toten die Ausbeutung der Vergangenheit durch die Zukunft aufzuheben vermag, die darin besteht, dass jene, die ihr Leben lang für den Kommunismus gekämpft haben, selbst nicht mehr in seinen Genuss kommen, wenn der Kommunismus erst in der Zukunft realisiert werden kann. Angesichts der Selbstversuche von Intellektuellen, mit Hilfe von Bluttransfusionen alte Jung und junge Weise zu machen, angesichts der Planung, den Mars zu besiedeln, was aufgrund der Wiedererweckung der Toten der Erde nötig würde, angesichts der Prognose, die Menschen würden erst einen Körper aus Maschinen und dann aus Licht annehmen, um sich besser zwischen ihren beiden Planeten bewegen zu können, mussten etwa Überarbeitungen eines gewissen Geschlechts, das für die Zukunft ohnehin nicht mehr vorgesehen war, wie eine Detailbeschäftigung erscheinen. Es sollte deswegen auch nicht verwundern, dass 1922 ein sowjetisches Gericht die Ehe zwischen einer Cis-Frau und einem Trans-Mann für rechtens erklärte, unabhängig davon, ob es sich um eine gleichgeschlechtliche oder eine transgeschlechtliche Ehe handelte, mit dem simplen Hinweis darauf, dass sie einvernehmlich geschlossen worden war. Es ist also eine lange Strecke, die wir im Schnelldurchlauf beschreiten. Länger noch als die von Franz Jung selbst zurückgelegte. Delegierter der KPD, der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, der mit Lenin über die Aufnahme in Internationale verhandeln soll und sich als blinder Passagier in einer Truhe unter Deck auf einem kurz darauf gekaperten Schiff nach Russland schmuggelt. Tagelange Fahrt im Zug auf zerbombten Strecken. Der letzte Angriffskrieg Englands ist noch zu spüren. Als wir uns setzen, ist die Sonne, die eben noch brannte, bereits untergegangen. Der Platz liegt im Dunkeln und nur langsam, schemenhaft, stehen die Silhouetten der Menschen wieder auf, die hier diskutierten und, nicht zu vergessen, aßen. Ich hörte, sagt Franz Jung, zum ersten Mal in diesem Kreise von den damals noch fantastisch anmutenden Plänen zur Aufschließung und Besiedelung der menschenleeren Steppen zwischen Ural und Baikalsee und zur mongolisch-chinesischen Grenze hin. Im Mittelpunkt aller Diskussionen um die Einzelheiten der Durchführung stand der Mensch. Der Mensch als Material, als Baustein, als Ziffer, als Einsatz in der Mechanik der Existenz. Wozu also Freiheit und Brüderlichkeit, Wohlstand für alle und ähnliche Phrasen? Probleme, die besser nach landwirtschaftlichen Problemen zu lösen sind. Dünger, Bewässerung, Bodenchemie, Luft und Sonne. Würde dieses sowjetische Wirtschaftszentrum, das Europa ersetzen soll, mit den Mitteln des Kapitalumlaufs aufgebaut werden, unter ähnlichen Voraussetzungen ist 3 Jahrhunderte zuvor der nordamerikanische Kontinent aufgebaut worden, verbunden mit dem Import von Sklaven und vom Gesetz Ausgestoßener, so würden alle Kapitalkräfte der Welt heute nicht mehr ausreichen. Der Mensch in der neuen Bewusstseinsordnung ist geeigneter. Darüber haben wir diskutiert. 10 Jahre vor der Bauerndeportation aus der Ukraine, 20 Jahre vor der chinesischen Revolution. Es war ein Abstecken von Perspektiven, je nachdem, wie weit sie nur geahnt oder schon verstanden werden konnten. Gebaut aus den Gedankengängen von Charles Fourier, aus denen damals Lenin für uns die Richtlinie vorgezeichnet hatte. Die große Initiative, der Sprung nach vorn. Darüber haben wir diskutiert. Stechende Sonne über dem Platz, kein Baum, kein Strauch, nicht die geringste Spur von Grün. Nur wenige Leute gingen über den Platz, eigentlich überhaupt keine. Überall saßen die Gruppen auf dem Steinpflaster, die Angestellten der Regierungsämter, die ihr Mittagsmahl verzehrten, die Elite des sich bildenden Sowjetapparates, demobilisierte Rotarmisten, frühere Studenten und Arbeiter und Bauern, die schon in den Kriegsjahren für einen politisch-administrativen Beruf geschult worden waren. Keine Volksredner, keine fanatischen Eiferer, Träume in eine ferne Zukunft, eine Zukunft, die mit jedem Arbeitstag und dem Hunger, der ihn einhüllt, der Verwirklichung ein wenig näher gebracht wird. Die Sonne brannte entsetzlich auf diesem Platz. Ein solcher Aufbruch wäre nicht einmal mehr mit Sklaven möglich, erinnert Jung die Diskussion beinahe ein halbes Jahrhundert zuvor. Aber es werden Sklaven sein, Zwangsarbeiterinnen, die dieses und andere Wunder vollbringen. Und sie werden eingespannt sein in das gewaltige Projekt einer nachholenden Kapitalisierung, einer riesigen staatlichen Maschinerie, die längst begonnen haben wird, mit oder ohne neue ökonomische Politik, sich mit anderen Momenten kapitalistischer Produktion, unverändert monetärer Zirkulation zu verbinden. Eine staatliche Maschinerie, der die Zwangsarbeit einer rationalen ökonomischen Erwägung folgender Notwendigkeit geworden sein wird, von der her die verschiedenen Geheimdienste und politischen Polizeien in eine Konkurrenz um die höheren Verhaftungsquoten gebracht werden. Jung vermag es kaum, die alten Stimmen zu leben zu erwecken. Die, die er spricht, spricht der Autobiograf, der sich selbst spielende Schauspieler also, mit belegter Stimme. Ich hatte diese ungeheure Kraft erlebt, schreibt Jung, aber er kann es nicht mehr vermitteln. Mit der tonlosen Intonation des Resignierten gesprochen, fällt es schwer, ihm zu glauben. Und dennoch arbeitet er daran, mühsam, angestrengt, als könne nur ein möglichst nüchterner, ein begeisterungsloser Stil jene Träume an eine ferne Zukunft porträtieren, die weniger Traumtänzer als Traumarbeiter, Arbeiter eines sozialistischen Traumes sind. Alle Ornamente sind von der schnörkellosen Kulisse dieses Traums zu entfernen. Kaum Passantinnen gibt es, flanierende Spaziergänger eigentlich überhaupt keine und vor allem nicht die geringste Spur von Grün. Keine verbildlichte Stimmung, keine atmosphärische Metapher einer frühlingshaft sprießenden Hoffnung. Nur in der Hitze und Veranstrengung schwitzende menschliche Räder einer ziemlich fordistischen Wunschmaschine. Von der Geschichte herkommend, rückwärtsgehend, können wir ein gespenstisches Gespräch mit den Toten zu führen versuchen, uns langsam vortasten an die Momente der Hoffnung, die ohne Lüge nur durch die Geschichte hindurch nicht an ihr vorbei zu bergen sind. Deswegen dieser Aufbau, der am Ende seinen Anfang nimmt. Deswegen dieses Verfahren einer antihistorischen Historiografie, die nicht antihistoristisch ist, nicht gegen einen bestimmten Begriff der Historie gerichtet, sondern gegen die Geschichte selbst. Die nicht wie die Genealogie im Rekurs auf die Vergangenheit die Gegenwart verständlich machen will, sondern deren unerfüllte Zukunft, eine mögliche Gegenwart, die nie gegenwärtig werden konnte. Nicht der gegenwärtigen Wirklichkeit ihre Naturpanzer zu entwenden, nicht das Geronnene als aus dem Fluss der Geschichte rinnende, die Tatsachen als Tatsachen, als Sachen der Tat zu entlarven, ist ihre Aufgabe, sondern den Staub der Geschichte aufzuwirbeln, indem wie im Trickfilm die Gespenster einer möglichen Zukunft sichtbar werden. So in den langsam sich abzeichnenden Umrissen dieser Moskauer Gespenster. In ihren undeutlichen Gestalten schimmert schimmlig im Traum vom neuen Menschen, dem Menschen als Material. In der materialistischen Entzauberung des aufklärerischen Himmels erscheint bereits die Entwertung zur reinen Arbeitskraft, die die postkapitalistische Gesellschaft wiederholt. Reduktion der Kommunistinnen aufs Material, der Arbeiterinnen auf Maschinen. Die Entsakralisierung einer gewissen unantastbaren menschlichen Würde, die die bürgerliche Ideologie dem Menschen anzaubert, um ihn über seinen entwürdigen Alltag hinweg zu trösten, verzichtet mit der Lüge gleich auch auf den in ihr ansteckenden Anspruch. Ein Traum also, dessen Wiederholung, dessen Wiederbelebung von seiner Erfüllung verstellt ist. Aber lässt sich zumindest nach dem bösen Erwachen klarer sehen? Franz Jung antwortet nüchtern. Die Arbeiterbewegung folgt statischen Gesetzen, die Karl Marx präziser als seinen sonstigen Analysen mit den Worten charakterisiert hat: Die Arbeiterbewegung kann nur aus ihren Niederlagen lernen. Grund genug für die nachfolgenden Parteitheoretiker, zuerst und fast ausschließlich auf die Niederlage zu warten. Zumindest diesbezüglich haben die nachfolgenden und nachgefolgten Theoretikerinnen einer parteilosen Parteilichkeit ihren Vorgängerinnen etwas voraus. Auf Niederlagen brauchen sie nicht mehr zu warten, davon gibt es bereits genug. Aber wer von ihnen wollte diese Niederlagen heute noch zu seinen eigenen machen? Wer sollte sich in eine Tradition stellen, mit der jede Linke mit Verstand doch schon immer gebrochen haben will? Wer wäre bereit, sich heute noch in diese Geschichte hineinzuschreiben, aus der sich die ehemaligen Stalinistinnen und neuen Philosophen mit Personenkult und Schwarzbuch so verzweifelt wie zweifelhaft herauszuschreiben versuchten? Wer ließe sich überreden, ein Erbe anzutreten, das vor allem aus Schulden besteht? Wer also sollte heute noch aus der Niederlage der russischen Revolution lernen? Und aus welcher? Bis Mitte der 70er Jahre, so erinnert es Lauren Goldner, war die russische Frage mit all ihren Konsequenzen das unausweichliche Paradigma der politischen Perspektive der Linken in Europa und in den USA. Und nur 15 Jahre später nimmt sie sich aus wie älteste Vorgeschichte. Damals schien das minutiöse Studium jedes einzelnen Monats der Geschichte der russischen Revolution und der Komintern von 1917 bis 1928 der Schlüssel zum Universum des Ganzen zu sein. Wenn jemand die Niederlage der russischen Revolution 1919, 1921, 1923, 27, 1936 oder gar 1953 ansetzte, hatte man eine ziemlich gute Vorstellung davon, was er über so ungefähr jede andere politische Frage auf der Welt dachte. Das Wesen der Sowjetunion, China, das Wesen der KPen auf der Welt, das Wesen der Sozialdemokratie, das Wesen der Gewerkschaften, die Einheitsfront, die Volksfront, nationale Befreiungsbewegung, Ästhetik und Philosophie, das Verhältnis von Partei und Klasse, die Bedeutung der Sowjets und der Arbeiterräte und ob hinsichtlich des Imperialismus Luxemburg oder Bucharin recht hatte. Das ist die Spur, der dieser Text folgt. Niederlage um Niederlage, Ende auf Ende der russischen Revolution. Ende ohne Ende. Aber es ist eine abgebrochene Spur, die er aufzunehmen versucht. Nicht länger Geschichte, sondern Vorgeschichte, schreibt Goldner. Als wäre die Gegenwart des Endes der Geschichte von der Vergangenheit der kommunistischen Geschichte ebenso weit entfernt, wie beide zusammen von der kommunistischen Zukunft dem Ende der Vorgeschichte. Welche zeitliche Entfernung? Mehr als eine zeitliche Entfernung in einer aus den alten Fugen geratenen Zeit. Es gibt heute keinen Traum einer anderen Welt, sei es den eines utopischen Bildes oder den eines atopischen Bilderverbotes, der nicht von den Albträumen der Zwischenwelt, der Übergangsphase, verstellt wäre. Ohne den Gang durch die Geschichte der revolutionären Versuche wird es keine revolutionäre Versuchung mehr geben. Auf der Möglichkeit kommunistischer Begierde lastet nicht nur das Ende der Geschichte, sondern vor allem das Ende der Revolution. Nicht nur die letztliche Niederlage der Sowjetunion, sondern mehr noch ihr frühzeitiges Scheitern. Nicht nur 1990, 1989 also, sondern auch und mehr noch 1939, 38, 37, 1927, 24, 1921, 1917. 1917. In dieses kurze Jahr fallen, wie Vögel in den Himmel, eine Reihe Revolutionsversuche. Zwei sind erfolgreich, der zweite im Oktober, der erste im Februar. So sehr erwartet, dass man schließlich kaum mehr daran glauben wollte, erschien endlich die Revolution, schreibt Victor Serge aus dem Gefängnis in Barcelona. Das Unwahrscheinlichste wurde Wirklichkeit. Wir lasen die Telegramme aus Russland und fühlten uns verwandelt. Jetzt fiel das rechte Licht auf die Dinge. Die Welt wurde nicht mehr von unheilbarem Wahnsinn mitgerissen. Die Revolution erscheint. Endlich. Aber nicht vor allem auf der Bühne erscheint sie, aufgespannt für das begierige Publikum, nicht vor allem in den Kämpfen der Parteien um die Parlamente, die zentralen Festungen, die Hauptstadt. Ungeplant, ohne militärischen Befehl, ohne gesetzliche Legitimation, wild also, führen Bäuerinnen überall auf dem Land Bodenenteignungen durch, desertieren Matrosinnen oder setzen ihre Offiziere ab. Studentinnen schreiben ihr Professorinnen ein neues Programm für das Fach Geschichte vor. Soldatinnen laden ihre Feldgeistlichen zu ihren Versammlungen ein, um deren Leben einen neuen Sinn zu geben und fordern in Solidarität mit den Arbeiterinnen den 8-Stunden-Tag für Kriegseinsätze. Prostituierte streiken, Hotelbedienstete weigern sich, Trinkgelder anzunehmen und die kleinen Schülerinnen verlangen Boxunterricht, um von den großen Schülerinnen gehört und respektiert zu werden. In den überall und jederzeit stattfindenden Versammlungen stößt jeder Versuch, die Redezeit zu begrenzen, ebenso auf Ablehnung, wie die Forderung, weniger zu rauchen, von allen unterstützt und von niemandem befolgt wird. Menschen, die eben noch für Frauen gehalten wurden, ziehen sich Hosen an, scheren sich die Haare ab, greifen zu Zigaretten und Gewehren. Bald darauf legalisieren sie Abtreibung und Homosex oder lassen sich scheiden. Ein handgeschriebener Zettel reicht dafür. Die Hülsen vergilbter Geschlechter platzen wie Körner in der Pfanne. Und die Statue von Katharina der Großen winkt plötzlich mit einer kleinen roten Fahne. Deswegen hat die russische Revolution keinen Jahrestag, weil sie sich nicht an einem Tag ereignet und auch nicht an 10. Was nicht heißt, dass sie nicht vielleicht nach bereits einem Tag, ohne beendet worden zu sein, an ihr Ende kommt. Feierlich wird am 26. Oktober die Kommunistische Partei dem Rätekongress die Macht überreichen, die sie extra zu diesem Zweck in der Nacht zuvor militärisch erobert hat. Ein formales Geschenk von bolschewistischer Gnade. Der Beginn der Sowjetmacht wird zugleich der Beginn ihres Endes sein. Sowjetunion ohne Sowjets, ohne Union. Keine Räte, keine Vereinigung, nur eine ratlose Einheit. Und eine aschige Sonne, die ohne Unterlass anfangen wird aufzugehen. Oder nicht. Morgen der Revolution. Dankeschön.